Faulstich. Wo? Da, an deinem Fenster. Arschloch. Mach platt. Nee, komm ich jetzt nicht dran, oder? Doch, warte. Komm ich dran. Zu langsam. Ja. Passiert. Ah, der merkt mich schon. Ja, komm. Hast du? Ja, ist irgendwie, aber wahrscheinlich nicht ganz und der kommt wahrscheinlich wieder. Ah, fuck. Ja. Ah, Faulstich. Mhm. Bequem die Stühle. Ja, günstig geschossen. Für damals Georgs Antike. Mhm. Ja, weil wir beim Picknick nicht im Dreck sitzen wollten. Du bist irgendwie immer noch leise. Ja, ich weiß. Ich bin die Stimme aus dem Off. Ach, toll. Ja. Sag mal, welche Nummer ist das denn jetzt hier eigentlich? Das müsste jetzt die 9B sein, weil wir ja die 9A, ne, für Meie hatten. Ja, hatten. Also eigentlich ja noch haben, weil in dem Moment, in dem wir es ja jetzt hier aufnehmen, haben wir Meie ja noch auf dem Rekorder und immer noch nicht draußen. Aber heute Nachmittag oder heute Abend machst du Meie raus und dann... Ja, ist ja schon fertig alles gemacht. Genau. Ich muss ja nur durch die und Maschine. Wenn ihr das hier hört, dann sind wir eigentlich schon quasi eine Woche später. Oder so. Oder so, ja. Tag auch. Boah, warm. Aber hier lässt sich's aushalten. Wenn jetzt der Wind so ein bisschen bleibt... Man hört es so als leichtes Hintergrundrauschen. Ich bin immer noch lauter. Also ist das in Ordnung. Hör mal, ich habe einen Themenzettel hier. Echt jetzt? Mhm. Also wir sitzen hier mitten im Wald und der Mann holt einen Themenzettel raus. Ja. Dadurch, dass ich nicht so viele Themen habe, fang du mal an. Ja, ich guck gerade hier. Ich gebe dir nachher mal als Intro so einen Froschquaken mit. Na, guck mal, da ist ein Radfahrer. Die hecheln jetzt hier den Berg rauf. Bei gefühlten 28, na nee, gefühlt sind das 128 Grad, aber wir werden sowas um die 28 haben. Mit 45 Grad Steigung. Ja. Ja, aber man hört dieses Rauschen doch. Ja. Mhm. Aber im Auto möchte ich nicht, weil da müssen wir die ganze Zeit Klimaanlage laufen lassen, das ist auch doof. Na, da hast du das Rauschen halt von der Klimaanlage, toll. Egal. Ja. Also ich habe als Intro bei... beim Tippi-Tippi-Tapp ja. Einen Froschquaken aufgenommen. Das gebe ich dir nachher als Datei mit. Da kannst du mal gucken. Das kannst du ja an Anfang tun. Jetzt wird es aber hier echt scheiße windig. Hast du da einen Puschel dabei? Nee, das ist jetzt auch nicht schön. Das gibt hier so ein hohles Geräusch, als würden wir hier genauso irgendwie an so einer Burg, so in der Ecke. Die haben doch gesagt, das soll heute hier warm werden und so. Ja, und eigentlich haben wir hier genug Bäume, dass hier eigentlich kein Wind durchgehen kann. Aber selbst darauf kann sich nicht verlassen. Das wird jetzt wieder so eine Atmo wie beim Tippi, ne? So. Rausch. Hat sich aber keiner beschwert. Rausch. Ja, hat keiner gehört. Ach so, doch. Echt? Ja. Laut den lustigen Tools, die da im Hintergrund laufen. Doch, ja. Okay. Also du kannst dieses Froschquaken reinmachen. Ich kann es jetzt ja nicht vorspielen. Genau. Ja. Ja, ich habe hier so ein paar Sachen, also Events, klar. Events. Ja, ja. Maie, das haben wir ja dann quasi durch. Wobei, da hatte ich ja auch schon mal was im Blog geschrieben über die devotionalen Dramen, die sich da abgespielt haben. Ne? Ja. Ja, also ich könnte das so in gewissen Fernsehsendern oder als Titelzeile von gewissen Zeitschriften könnte da stehen, devotionale Dramen. Wenn das T-Shirt zu eng ist, ein Teufelskreis. Ja. Ja. Ein Schnitt durch die Gesellschaft. Ja, das ist ja so ein Ding, ne? Also du bestellst ein T-Shirt, ignorierst konsequent die Größentabelle, die drin ist, ne? Und dann heulst du dich bei den Helfern aus, wieso das nicht passt und dass sie dir doch ein größeres geben sollen, weil, klar, ich denke mal, in der Regel macht man sich natürlich so erstmal 3.500 T-Shirts in jeder Größe, so für den Fall, dass man ein oder zwei dann eins haben möchten, ne? Ja, sicher. So. Das ist natürlich ganz... Wie ist das eigentlich mit dem Widerspruchsrecht bei so Event-Shops? Also, hast du da auch dieses früher war das ja dieses Fernabsatzgesetz, gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Ist ja jetzt irgendwie im BGB mit drin oder so, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ne, dann kannst du ja so, wenn du sowas machst, kannst du ja innerhalb von 14 Tagen, oder früher war das so, konntest du zurückgeben oder Widerspruch, nee, will ich doch nicht haben oder sowas. Ne? Keine Ahnung, wie das da ist, aber letztendlich für solche Events gelten noch eh eigene Regeln. Eben. Weil die Leute, da steht eine kleine Gruppe dahinter, die dann mit dem Geld dann T-Shirts drucken lässt. Und die lassen, ja, wahrscheinlich lassen sie auch eine gewisse Reserve mitdrucken, ja, aber die ist halt nicht unendlich. Falls es irgendwie mal sein sollte, dass dann eventuell mal ein falsches T-Shirt rausgegeben wurde von den Helfern. Kann ja mal passieren. Das sind ja alles nur Menschen. Naja. Aber letztendlich, dass dann die Leute dann nicht in der Lage sind, wenn da eine Größentabelle angegeben ist, da mal kurz nachzugucken, entspricht das ungefähr dem, was ich haben will, ja, verstehe ich nicht. Also wie gesagt, klar kann das mal passieren, ja, aber dass ich dann so einen riesen Aufriss mache, dass ich dann fordere. Ja, es ist auch dieses Mimimi, weißt du so, ja, und dann sagt man denen, ja, wenn nachher noch welche übrig sind und so, ne, ja, dann kann man das ja noch, ja, aber ich wollte aber heute anziehen. Ich will es aber heute anziehen, weil heute ist das Event, Menno. Mimimi, ne, so dieses. Du bist voll blöd, so. Du gibst mir nicht mal ein T-Shirt in der richtigen Größe und du bist jetzt blöd. So, und die Zunge strecke ich dir auch noch raus. Hast du jetzt davon? Ich sehe gerade die Spaltmaße von deinem Auto. Ja, ich auch. Also das da an der Tür. Ich weiß. Also das ist doch nicht, ist die Tür mal neu reingekommen oder war die immer schon so? Die war leider schon immer so. Mit so einem Spaltmaß? Ja. Für so eine Marke? Ja. Die ja so damit angeben, dass die hier so diese... Nein, Spaltmaße, die Marke, die mit dem Spaltmaße gehört zwar auch zum Konzern, ist aber Audi. Und die halten ihre Spaltmaße ein, VW nicht. Ah, ja gut, wenn du jetzt diese Marken nennst, ich hätte das ja nicht... Du kannst sie ja auspiepsen, mir ist das egal. Habe ich gar keine Lust zu. Das ist mir schon wieder viel zu umständlich. Ah, so. Ja, ja. Ja, aber wir waren ja bei Events, ne? Hm. Ich war jetzt... Warst du auf diesem diesjährigen Handtuch-Event? Ja, in Krefeld. Echt? Vom DocX. Erzähl mal. Weil wir wollten ja eigentlich eins machen, aber weil das halt so in so nah, ja, in zeitlicher Nähe zu diesen anderen Events war, wo wir waren, haben wir dann gesagt, nee, bringt nicht viel, weil da kommen bei uns auf dem Dorf so wenig. Wahrscheinlich war in Krefeld ein bisschen mehr los, oder? In Krefeld, dadurch, dass es war ja auch gleichzeitig Vatertag und der DocX hat das am Krefelder Stadtwald gemacht. Und da hat eine Band gespielt, da war dann riesen Trara. Und an der Seite von diesem ganzen Trara haben sich die Geocacher getroffen. Und ich sag mal, 20, 25 waren da. Schön. Und aber die, es sind, also klar, der Owner und noch jemand anders sind dann im Bademantel und mit Handtüchern dann aufgelaufen. Dadurch, dass wir uns nur sehr kurzfristig entschlossen haben, hin... nett geschnackt und dann ging es dann nach Hause. Die erwischte. Nee, oh, du bist so ein... Aber guck mal, ich habe einen Reifenabdruck von dir jetzt hier drauf. Ja, super. Sind die neuen Reifen. Das ist, muss ziemlich dunkel sein gerade. Ja. Die Radfahrer kommen hier mit Tagfahrlicht durch den Wald. Das ist schon sehr spannend. Ja. Naja. Egal, auf jeden Fall. Nein, war wieder schön gemacht, weil wenn der Doc X, der macht da nicht so einen riesigen Brimborium, er bietet einfach den Leuten die Möglichkeit, also die Geocachern sich zu treffen. Das ist alles immer sehr, sehr entspannt. Auch das Hardcore-Discovern hat aufgehört. Also die Leute unterhalten sich über das Hobby. In dem Fall ging es ja auch da darum, von wegen, dass die Leute dann nach Mayen fahren. Da stand ja dann direkt vor der Tür. Ein Teil der Leute ist gefahren, ein Teil der Leute ist halt nicht gefahren. Wir gehörten zu den Letzteren. Wir konnten halt nicht fahren. Und haben da wahrscheinlich ziemlich was verpasst. Aber was nicht ist, ist halt nicht. So einfach. Ja, also ich könnte jetzt ja erzählen, wie toll das gewesen ist und alles, ne? Mhm. Weil wart ja auch in meinen Augen, aber... Dafür hast du ja den anderen Podcast, den du jetzt ja noch nicht gehört hast, nämlich die Stimmen von außerhalb, hier von Donnerlotte und von Silke, von der Orga. Mhm. Es hat ein sehr, also du wirst das Intro wahrscheinlich grenzwertig finden. Hast du gesungen? Nee. Ja, Gott sei Dank. Da war ein Cache. Und als man den Cache aufgemacht hat, wurde diese Musik gespielt. Ich habe die mal aufgenommen in einem Anflug von Wahn. Ist sie denn GEMA-frei? Und habe die da reingeschnitten. Weiß ich nicht. Aber so wie sich das anhört, ist das mit Sicherheit keine dolle Aufnahme. Okay. Also, wenn du Musik auf Nintendo spielst, ne, weißt du, und das dann abspielst, weißt du, noch so mit Hintergrund brummen und ja, hörst dir ein, du wirst es ja gehört haben, aber jetzt sage ich, hörst dir erstmal an. Das ist so ein bisschen so, ich erzähle dir von Dingen, die du tun wirst, die schon lange passiert sind eigentlich, ne? Also quasi. Ist auch hier, das ist so ein bisschen wie Zeitreise, ne? Findest du nicht? So ein bisschen paradox. Also werde ich das gehört haben zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diesen Podcast hört? Ja. Ja, ne, geil. Ne? Ja. Ja. Ja, ist doch mal was. Ist doch mal was anderes. Da kann man endlich mal wieder in der deutschen Grammatik alle Zeiten benutzen. Möglichkeitsformen, Zukunftsformen, mögliche Zukunftsformen. Ja. Aber hier, du, wo war gerade... Du bist fast leiser als der Wind. Das ist, als wenn ich mit dem Kühlschrank rede. Ja, macht ja nichts. Sag mal, was ist denn das jetzt hier mit der neuen Eventschwemme, die da jetzt ausgelöst wurde? Wir haben zwei Eventschwemmen, die direkt vor der Haustür stehen. Eventschwemme Nummer 1, Kanada. Eventschwemme Nummer 2 war... Mary, hast du nicht gesehen. Was war das denn jetzt? Mary Hyde? Ja, was ist denn das Thema? Jetzt, das passt ja jetzt hier super. Ja. Also... Mary Hyde, du kannst dich an letztes Jahr erinnern, da war ja auch so ein, mach mal irgendwelche Dinge und du kriegst viele Souvenirs. Ja, diese. Ja, so. Und dies Jahr ist das, glaube ich, dieser Schatz der Mary Hyde, also du irgendwo wartet diese Kiste voller Geschmeide und voller, also im Endeffekt ein Souvenir auf dich. Ja. Und und die erste Aufgabe, die du jetzt ja erfüllen musst, ist am Wochenende 15., 16., Juli ein Event besuchen. Das ist so ein bisschen piratisch angehaucht. Ne? Arr, genau. Und meine Holde hat dann auch schon direkt ein Event eingereicht bei uns in der Gegend. Ne? Okay. Wie wir und sucht eine Mannschaft für Captain Jack. Wer mag es sein, dieser Captain Jack? Ja. Also auf jeden Fall, wir haben dann das Event und kriegen das erste Souvenir. Tja, JR, leider. Musst du dir vielleicht was anderes suchen. Oder du bist in der Gegend, kannst du gerne vorbeikommen. Ja, und dann gibt es dann halt noch ein paar andere Wochenende mit anderen Aufgaben. Und wenn du dann alles irgendwie... Dann kriegen wir wieder so einen Bonus. Wenn du alle hast... Ja, kriegst du dann wieder so einen Bonus. Also ich... Man soll ja bei diesem ersten Event, soll man sich ja so eine Mannschaft suchen oder eine Menge Freunde. Je mehr Freunde, desto besser, weil dann kannst du halt die nachfolgenden Aufgaben wohl auch besser lösen. Aber weiß der Geier. Du hast doch keine Freunde. Darum sucht meine Frau ja auch welche für mich aus. Ja. Willst du auch kommen? Ja, muss ich gucken. Ja, guck doch mal. Ist ja mal das leidige Thema hier im Moment mit denen, dass wir das Problem haben, dass wir nicht mit den Terminen so klarkommen. Naja. Was soll's. Wir werden sehen. Bestimmt. Ja, das ist die eine Eventschwelle. Ja, nee, die zweite dann. Die Kanada ist die erste. Die zweite, also eine von den zweien, also die zweite, nicht die erste. Was war denn Kanada überhaupt, dieses Kanada-Geschubse? Kanada hat doch jetzt irgendwie... 150 Jahre? 150 Jahre und das ist am 1. Juli. Das heißt, die haben gar keine Kultur. Ja, doch. Aber unterschiedliche, also du hast ja Leute, die reden da Französisch und du hast da Leute, die reden Englisch und da gibt es Leute, die reden was weiß ich was. Da gibt es ja sogar, ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit man dem Glauben schenken darf, aber da gibt es auch so Leute, die Schuhplatteln. Die machen da auch Oktoberfeste. In Kanada. In Kanada. Das ist also quasi so das Bayern der amerikanischen Hemisphäre, oder ich weiß auch nicht. Quasi. Oh wei. Ja. Aber da gibt es natürlich auch den Abzug. Hat der da seinen Hund oder pinkelt der in den Nee, ich sehe es ja. Eben stand der wirklich so, als wollte er da in den Bach sprollen, dieser Herr Fußgänger. Ja. Gut, dass ich mir das nicht ansehen muss. Also es ist hier sehr spannend, wo wir hier sind. Ja. Hm. Aber, jetzt ehrlich, das hier, genauso wie beim Tippi, das macht bei weitem mehr Spaß als irgendwo, klar, irgendwo im Winter wird es dann halt natürlich schwieriger, aber dieses in der Bude hocken, ja, wenn es dann richtig klirre kalt ist und dir der Hintern dann irgendwo festfriert, da habe ich aber auch keinen Bock drauf. Weil unter einer Stunde kommen wir mit doch nie raus. Naja, es wird da Möglichkeiten geben. Was? Halbe Geschwindigkeit? Den Podcast dann auf halbe Geschwindigkeit? Was aus einer halben Stunde dann eine ganze Stunde? Nein, nein, wir müssen mal gucken. Ja, man könnte zum Beispiel im Winter in eine Schauhöhle gehen. Ja, das Echo zeig mir mal, wie wir das rausgekriegen. Das ist kein Problem. Binden wir uns, weiß ich, eine Matratze an den Kopf oder so. Das ist ja egal, was wir tun. Oh, tun Sie Jocke im Mund. Nein, also ganz entspannt. Aber weil da ist ja die Temperatur immer schick. Und wegen Fledermäusen müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist doch in Ordnung. Stimmt auch wieder. Oder wir suchen uns ein... ich kann ja mal bei der örtlichen Jägerschaft fragen. Man hat ja Connections. Ob wir da nicht so einen tollen, voll isolierten Hochsitz mit Gasheizung haben können. So draußen. Das hätte... Ja? Das hört sich nach einem Plan an. Ne? Egal. Ja. Nein, aber um auf das Thema, dieses macht einfach mehr Spaß. Ja. Mehr, anstatt dass wir, das andere ist auch okay, weil wir brauchen danach dann nicht so weit laufen bis zum Essen. Weil ist ja sozusagen, warum verstehen die Leute alle nicht, dass sie diesen beknackten Weg da hochfahren müssen und fahren ja alle über den Parkplatz? Ja, damit wir sehen, wie hier auf diesen Hubbeln, über die die fahren, mit ihren E-Bikes und Tagfahrlicht nicht nur die Räder hüpfen, sondern das, was drauf ist, auch. Und ja, hast du ja gesagt. Ja, ich sehe es glücklicherweise. Obwohl, die Fußgänger sind jetzt wird es spannend. Naja, nichtsdestotrotz, wo waren wir eigentlich? Wir waren bei, dass es schöner ist, so als aus dem Gebäude raus. Richtig, mit dem Nachteil, dass es halt der Weg zum Essen weiter ist. Ja, obwohl, wir haben ja jetzt diese Mühle hier in der Nähe. Da gibt es mit Sicherheit eine Bockwurst oder irgendwie was. Wenn man möchte. Wir können ja da gleich mal gucken gehen. Mal schlau gucken, genau. Ja, ja. Und wenn nicht, dann... Also ich krieg ja heute Abend Schweinebraten. Ne? Meine Holde hat ja gestern so... Tu mal eine Flasche Wein. Und... Dann zog plötzlich so nach dem Anbraten diese Schweine und dem Ablöschen mit dem Rot, da zog so ein Duft durchs Haus, ne? Mhm. Also ich habe dann gedacht, scheiße, warum erst morgen und überhaupt? Ja, muss durchziehen. Ja. Wird. So, aber, ja genau, guck doch mal da auf diesen reifenbedruckten Zettel jetzt. Ja, also wir haben das mit den Events. Ach so, nee, gar nicht nochmal. Ich war jetzt auch im schönen Event. Was? Dadetal-Stammtisch. Ach, da war ich auch schon mal. Nee, Dadetal war ich zum Grill-Event war ich. Da, wo du ausgefallen warst. Ja, pass auf. Jetzt aufpassen. Jetzt? Aufpasse. Jetzt, warte. Aufpasse. Der nächste Dadetal-Stammtisch ist wieder Grill-Event. Der ist schon raus. Also der ist schon mit Coupe-Edition. Ja, super. Als ich das letzte Mal dahin gefahren sind, haben wir echt gedacht, noch 5 Meter weiter und wir fallen von der Platte. Wir sind da über die Straße da gefahren und das zog sich und das zog sich und das zog sich. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind 5 Minuten weiter und ich hätte die ganze Zeit gesagt, und das zog sich und das zog sich. Das ist unglaublich. Das ist wirklich am Arsch der Welt. Ja, aber ne? Schick. Ja, war schick da. So, nein, und die machen jetzt die Cup Edition. Also es gibt ja jetzt auf Rügen demnächst auch ein Event und wahrscheinlich diese Cup, sagt ihr aber was, ne? Nö. Nee, das ist dieses Wikinger-Schach. Ach also so, mit ja. Holzstöcke auf Holzstöcke. Ich war ja jetzt auf diesem Dadetal-Stammtisch und alle haben ja dann gesagt, kommt dein Sohn auch, ne? Wieso? Haben wir ja alle keine Chance mehr. Der muss die wohl dermaßen abgezogen haben aber beim letzten auch. Mal. Also der hat es ja quasi allein gemacht, ne? Und vielleicht kommt der wieder mit, also der hat mich ja vertreten und das war ja fürs Cup eigentlich gut, für alle anderen schlecht, weil ich könnte mich ja direkt vor so ein Holzstück, ne? Und ich könnte es umtreten, ja, aber abwerfen könnte ich nicht, ne? Weil kann ich halt nicht gut. Und vor allen Dingen, jetzt ist er auch noch fitter geworden, das heißt, er ist auch mal leistungsgesteigert gegenüber dem letzten Jahr, der Sohnemann. Oh ja, also das ist, der ist, ne? Das heißt, er pulverisiert jetzt die Holzstückchen. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, wenn diese, was ist das hier, diese Marvel-Comic-Fuzzis, ne? Also wenn die hier auflaufen, ne? Die werden alle wieder verschämt gehen, wenn die sehen, wie er Cup spielt. Aber egal. Also es soll da wohl so eine Meisterschaft auf Rügen geben. Ja. Jetzt irgendwie bei Prora, keine Ahnung. Aha. Und ja, und hier halt im Dadetal. beim Grill-Event. Also wenn ich es schaffe, das wird bestimmt schick. Dann gucke ich mir mal an, wie die anderen dieses Dings da spielen. Kannst ja Donnerleute fragen, ob du Schiri machen darfst. Dann blamierst du dich wenigstens nicht. Ah, du meinst so mit Willkürentscheidungen und so. Ja, sicher. Ja, okay. Kann ich bestimmt. Und setze ich mich hier irgendwie auf so ein erhöhtes Ding. Ich hoffe, da gibt es keine Mücken. Obwohl, wenn die wieder Feuer machen, so wie bei dieser Winter Edition, wo wir mal gewesen sind, ne? Dann stehst du ja so in so einem Nebel. Also es ist kein Nebel, es ist ja Rauch. Ja. Du stehst in so einem... Also du glaubst, es wäre irgendwie so ein Vulkan ausgebrochen in der Nähe. Ne? Überall rieselt Asche. Du kannst nicht atmen. Es ist trotzdem kalt, weil das Feuer ja mehr raucht als brennt. Also es war schon spannend. Ja, und letztes... Das war irgendwie, ich glaube, im Februar oder wann wir da gewesen sind. Aber das letzte Mal hielt es sich vor Ort dann mit Mücken aber echt in Grenzen. Das war ganz schick. Ja. Ja, es ist ja ein bisschen höher auf dem Berg. Das ist ja nicht direkt am Wasser oder so. Höher am Berg? Das ist unten drin. Ach, das hast du total falsch gesehen. Du musst weißt du, wie weit ich den Berg da runtergerannt bin vom Parkplatz? Wie, du hast nicht direkt an der Grillhütte geparkt? Nee, sollten wir ja nicht. Wieso nicht? Stand doch drin im Listing das letzte Mal. Wir sollen nicht direkt unten an der Grillhütte parken. Das stand damals, als wir da waren, nicht da. Oh. Ah, ja. Wahrscheinlich, weil die dieses Wikinger-Schach spielen wollten, sonst keinen Platz gehabt hätten. Kann sein. Das ist es. Ja. Egal. Ja, da muss ich ja echt nochmal, also wenn das da drin steht, ne, das wäre ja fast ein No-Go. Weil, wenn ich das nicht als Drive-In machen kann, das ist ja total öde, oder? Ja, du mich auch. Aha. Mama, Papa, Kind. Ja. Ja, spannende Sachen, ich sag dir. Aber, also wie gesagt, wir waren jetzt auf diesem Dadetal-Stammtisch gewesen und die waren jetzt in einer Lokation, wo die ganz zu Anfang mal gewesen sind. Das heißt auf dem Klöppel und das ist so, ja, eine Gastwirtschaft ohne Strom. Also die haben so einen Stromerzeuger zumindest, oben auf dem Berg, da wo es viele Wanderer und auch Radfahrer, also Mountainbiker und sowas gibt. Du kannst bis zu den Dingen hochfahren, sind wir auch. Das war mit Fraus Auto doch schon recht abenteuerlich. Also ich bin diese Untiefen umschifft quasi, das heißt die Schlaglöcher umfahren. Dann waren wir dann nachher da oben. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Nicht, weil das Essen nicht geschmeckt hätte. Nein, das Essen war sogar recht lecker. Also da gibt es jetzt Schnitzel. Ja. In verschiedenen Variationen und so, noch anderes Zeug. Und ja, selbst das Bier schmeckte und die Bedienung war Mountainbiker. Hast du gemerkt, wie schnell die sind? Die hat noch kein E-Bike. Auch die Bedienung, die war nett. Aber? Ja, und dann waren wir ungefähr 14 Leute. Und ganz früher muss das ja mal so Schwierigkeiten gegeben haben. So irgendeiner hat mal so ein French Nail im Essen gefunden. Also damals. Und dann war ja eine Weile nichts mehr. Und seitdem war ja Dadetal-Stammtisch, wenn es nicht so eine Grill-Event-Edition war, immer in einer Pizzeria. Okay. Ja, jetzt kommt ein Auto. Und warten wir jetzt mal ab. Ja, ein bisschen Atmo jetzt, ne? Ja, die hat das Fenster auf, das ist Atmo genug. Junge, lass den Reifen kreisen. Das Kind guckt raus und pault den Papa an, da nicht mehr weit zum Baum ist. Bei dieser Karre, der hat doch garantiert Rückfahrkamera und Schnickschnackschnuck. Aha. Und tschüss. Tschüss. So. Ja. Nee, und dann war es, also es war richtig lustig und wir hatten alle Spaß. Und nachdem wir gegessen hatten, ist dann ein Teil, ich glaube, das waren 6 oder 8, die sind rausgegangen, weil war ja auch Teil Raucherfraktion und draußen war auch die Luft wesentlich besser. Jetzt kommt wieder so ein Faulstich, der sitzt jetzt auf meiner Hose, wa? Also bei Dietmar, ne? Der muss jetzt weg, weil der macht mit Sicherheit Ärger. Ist aber sehr nervös, der Junge, wa? Mhm. Tja. Ja, und wir waren da noch drin. Also im Endeffekt waren noch bestimmt 12 oder 14 Leute da halt, ne? Ja, und da meinte der Wirt so 10:45, ja, also für die paar Leute habe ich jetzt keinen Bock mehr, ne? Also quasi Rauswurf. Ja, schön. Ja, aber draußen sitzen auch noch welche, ja, wäre ihm egal. Ja. Also, Dadetal-Stammtisch, der quasi vor 11 aufgehört hat, da habe ich bis jetzt eigentlich noch nie so beigewohnt und... Ne, und das wird es dann wohl auch nicht nochmal geben, ne? Weil so toll ist das jetzt auch nicht, da diese Loch-Schotter-Piste hochzufahren, um dann da oben vor 11 rausgeworfen zu werden. Lohnt sich dann irgendwie nicht. Also jetzt erstmal Grill-Edition und danach wieder Pizzeria. Selber schuld. Ja gut, wenn er nichts verdienen will. Kunde droht mit Auftrag, oh mein Gott. Ja, genau. Ungefähr so. Mhm. Ja, das war's in Sachen Events. Weißt du, was wir jetzt machen? War ein schöner Übergang. Wir haben es so lange schon nicht mehr gemacht. Wir packen jetzt einfach mal wieder eine 10 rein. Weil, ich habe noch 10. Können wir mal wieder eine 10 reinpacken. So. Machen wir das einfach hier. Da sind wir schon mal wieder bei 10 und heute haben wir den Herrn Hollywood bei uns. Und jetzt knall ich dir mal die 10 Wörter um die Ohren. Und dann schauen wir mal, was da dann dabei rauskommt. Hauptsache, das wird nicht zu schwierig. Nee, das wird schon klappen. Nummer 1, Giga. Essen. Nummer 2, Leitercash. Leitercash. T5. Geocaching-Blocks. Informationen. Logstempel. Da haben wir jetzt gerade auch mal einen. Hatten wir vorher nicht. Cash-Wartung. Machen wir regelmäßig. Hint. Brauchen wir nicht. Zeckenzange. Zeckenkarte. Dosenfischer. Kommen heute Abend wieder. Freue ich mich. Sissi-Cacher. Ich kenne keinen. Naturschutz. Oh, da fällt mir nichts so ein. Alles klar, wunderbar. Ja, vielen Dank und viel Spaß dann hier noch auf dem Event. Danke dir auch. So, hast du jetzt hoffentlich gut reingeschnitten. Ja, sicher. Ja. Tausche. Fein. Ja, das habe ich noch auf dem Zettel hier. Wir können uns noch immer über Biltema unterhalten. Oh, ne, auch schon wieder. Aber eigentlich ja auch nicht, ne? Weil du darfst ja das Wort jetzt doch wieder nicht mehr verwenden. Weil es registrierte Marke. Es ist jetzt doch Marke. Mhm. Also es war ja Marke, aber das hat keinen interessiert. Dann hat es wen interessiert. Dann hat man gesagt, okay, ist Popkultur, weil ja, hatten wir, glaube ich, mal drüber geredet, ne, weil irgendeine Randgruppe der Geocacher meinte, dass das ja unter ihnen total bekannter Begriff ist und dann ist das schon Popkultur. Also, das ist wie wenn... Tesa. Ja, nee, Tesa ist, da ist man mit aufgehört. Oder Lego, da, ne, das kennt ja nur, aber Bildthema, das kennt ja keine Sau. Nee. Das fand ich jetzt so lustig, da hat jetzt einer. ich weiß gar nicht, ob ich das. Also es könnte sein, dass es jetzt Doppelungen gibt, weil ich hatte ja mit Donnerlotte schon verschiedene Sachen angesprochen. Möglicherweise kommt das jetzt also nochmal. Du wirst ja auch langsam jetzt, alt. Tut mir leid, ja, ich bin vergesslich und so. Nein, jetzt hatte einer auf Twitter eine Anhängerkupplungsabdeckung, wohl auch mit von diesem Reserverad und so, das war da so eine Tüte, die war da drauf, also quasi so ein Präser und da stand dann halt auch dieser Name drauf, weil die ja nicht nur diese Angeln für Bäume, sondern auch so Tüten für Anhängerkupplungen und weiß der Geier was verkaufen, da ist ja doch schon ein etwas größerer Baumarkt da. Ja. Und dann sagt er, boah, ich habe jetzt endlich so einen von diesen Bildmarkeschs gefunden. Nee, habe ich gesagt, leider nicht. Also das ist eigentlich das Hilfsmittel, mit dem du den vom Baum holen musst. Und da bin ich ja mal gespannt, weil... Ne? Ja, ja. Ach. Ja, aber auf jeden Fall hat man jetzt ja festgestellt, dass es jetzt ja doch nicht Popkultur ist, sondern dann doch Werbung. Und jetzt darf man es dann doch nicht mehr verwenden. Ich bin gespannt, wie lange noch, ne? Weil irgendwann lässt man sich vielleicht was Neues einfallen. Aber wie ist das jetzt eigentlich, wenn die Caches jetzt Bildthema bla bla bla heißen, müssen die jetzt umbenannt werden? Nein. Also alles, was jetzt noch so heißt, das darf, aber Neues darf eben nicht mehr. Okay. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Tage wieder diese Präzedenzfall-Fraktion und weint rum. Mhm. Genauso wie ja bei dieser T5-Geschichte, die jetzt ja auch keiner verstanden hat, als ich sie reingeschrieben habe. Ja, ne? Gut. Ne? Aber ich erläutere das jetzt auch nicht, weil, weißt du, wozu? Ja, es ist halt deutsch geschrieben und lässt doch eigentlich nicht viel Interpretation zu. Mhm. Hast du gesehen, was der einen Rucksack auf dem Kreuz hatte? Nee. Da könnte ich nicht mehr mitfahren. Ey. Das wäre mir jetzt echt ziemlich ziemlich schwer. Ja. Was hast du denn jetzt noch auf dem Zettel? Boah, ich... Ja, eigentlich nicht mehr viel. Messpunkte. Welche? Die im Boden. Also diese Caches-Messpunkte. Ist ja. So ein Messpunkt vergraben oder nicht? Das ist genauso wie Pettlinge in Schieberkästen. Finde ich genauso unlustig. Ja, das darfst du ja auch nicht. Ja, machen sie aber trotzdem. Da stehst du mitten irgendwo in einem Kaff, ja, und das Fahnen zeigt direkt mitten in die Straße rein. Und dann gehst du da lang und dann ist dann halt nur so ein bekloppter Schieberkasten. Habe ich schon mal erzählt. Total bekloppt. Dessen Haus an diesen Schieberkasten angeschlossen ist, der hat da ein Paddling reingelegt. Und da habe ich ihn dann nochmal freundlich gefragt, sag mal, ist schon klar, was da für Geocacher so durch die Gegend laufen. Und wenn die das Ding nicht richtig zumachen und ein Auto drüber fährt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann dicht ist, dieser Schieberkasten noch, könnte in Frage gestellt werden. Und dann kommt dann Winter, dann kommt ein bisschen Frost rein und so ein eingefrorener Schieberkasten. Es gibt, glaube ich, kaum was Schöneres für einen Hausbesitzer, wenn da mal das Wasser abgestellt werden muss. Wieso? Aber gut. Naja, funktioniert dann halt nicht, ne? Wenn da die Dinger sind zwar sehr massiv, aber trotzdem, gefrorenes Wasser hat halt auch seine Kraft. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, die Dinger, die sind ja sowieso oftmals gar nicht dicht. Also ich habe jetzt sehr oft gesehen, dass die an irgendwelchen Straßen, da guckt dann an den Straßenkappen, sind ja im Endeffekt Straßenkappen, es liegt ja unter der Straßenkappe, der Schieber, der ist ja eigentlich viel weiter unten und du hast von oben nur, je nachdem, eine Verrohrung, die halt runter bis auf die Anschlussleitung geht, wo der Vierkant ist, wo du mit deinem Schlüssel drauf kannst, damit du unten den eigentlichen Schieber abdrehen kannst. Ja. So. Und A, die Dinger, die sind da drin meistens immer feucht. Und B, im Winter frieren die sehr oft fest. Weswegen die bei uns in den Straßen schon mal öfter hingehen und die tun da Plastikfolie zwischen. Weil die Plastikfolie, die dann dazwischen ist, verhindert, dass dieses Gussteil mit dem Gussring, in dem es liegt, zusammenfriert. Ja. So. Aber feucht ist es meistens da drin. Ja, aber wenn es dann wenn es nicht nur feucht ist, sondern da das Wasser drin steht und das dann alles gefroren ist, wie möchtest du dann, musst du dann erstmal mit dem Brenner, musst du dich erstmal durchs Eis kämpfen, damit du den scheiß Vierkant ansetzen kannst? Ja, das läuft dann nach unten weg. Nee. Ja, doch. Bei denen, die ich da gesehen habe, leider nein. Also normalerweise, ich habe in so einem Schieberding auch nach dem Starkregen eigentlich noch nie vollgefrorenes Wasser gesehen im Winter. Das läuft doch eigentlich an diesem Vierkant durch die Röhre unten runter. Das eigentliche Rohr liegt wahrscheinlich in einem Kiesbett und dann läuft das fort. Und da und auf einen Meter Tiefe oder wo jetzt die eigentliche Leitung liegt oder auf 2 Meter, da friert da eh nichts mehr. Und überhaupt, durchfrieren in Deutschland beim Klimawandel, hallo, geht's noch? Ja, geht, klar geht's noch, weil ein bisschen Frost hatten wir dieses Jahr, letztes Jahr. Wo genau? Bayern? Nein, hier. Boah, ich hab's auch mal richtig gefroren. Ah. Ihr habt auch eine Rutschpartie gehabt. Eine Rutschpartie? Wie war denn eine Rutschpartie? Hä? Weiß nicht. Was? Oder war es schon das Jahr davor? Erzähl. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ich bin da irgendwo reingerutscht. Ja, du rutscht eh nirgendwo. Was hast du denn da jetzt noch auf dem Zettel? Du wolltest doch noch was erzählen. Ja. Wir können natürlich auch über diese beiden Caches noch reden, die wir eben jetzt gemacht haben. Können wir danach machen. Ja. Es ist jetzt mal nun so, es wird Sommer. Und was passiert? Sind das die von eben? Die da jetzt an dem Wasser sind mit dem Köter. Keine Ahnung, glaube ich weiß schon. Auch nicht. Es wird wieder Sommer. Woran merkt man das? Überall kannst du jetzt Geocaching machen. Jede Ferienfreizeit bietet Geocaching an. Jede jedes Dorf, also jede Gemeinde bietet Geocaching an. Du kannst jetzt im Sommer, kannst du überall Geocaching machen. Teilweise verweisen sie sogar auf geocaching.com, also auf Grundsprech. Und andere Gemeinden legen da sogar eigene Sachen hin. Ja. Nur ein kleines Dorf in der Schweiz. Die haben einfach gesagt, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Die haben Geocaching-Verbot komplett gemacht. Aber nur die Gemeinde. Drumherum ist überall Geocaching-Tourismus. Nur in dieser Gemeinde sagen sie, niet. Warum? Weil die Geocacher sich anscheinend dort wieder wie die Wildschweine benommen haben und den halben Wald umgegraben haben. Und die Schäden dann so groß waren, dass dann die Gemeindeverwaltung gesagt hat, sorry, mit uns nicht mehr. Lieber lassen wir uns das Geschäft entgehen, anstatt dass sie weiter unsere Natur zerstören. Mhm. Also das ist schon wieder, ja. Die eine Gemeinde sagt dann ganz einfach, der Nutzen, der finanzielle Nutzen, den wir aus Geocaching, somit zum Beispiel mit den Leuten, wenn die dann anreisen und dort übernachten, ja, weil da viele Geocaches liegen, die Übernachtung, den Umsatz, den nehmen wir mit, ja, weil der Nutzen höher ist für die Gemeinde als die Schäden, die von den Geocachern angeblich verursacht werden. Weil es ist in der Vergangenheit doch schon längst alles aufgelöst worden. Es sind nicht nur die Geocacher, nein, es sind auch die Mountainbiker, es sind die Pilzsammler, es sind alle. Wir sind nicht alleine im Wald. Andere benutzen den Wald genauso und die teilweise gibt es da auch Leute, die sich benehmen wie die Axt im Walde. Ja, guck mal und hier, da unter deinem Stuhl, da liegt zum Beispiel schon wieder so eine Kippenschachtel rum. Gut, da vorne im Graben, da liegt wieder so eine Flasche Wein. Wein? Ja, neben deinem Auto. Wo? Es ist und vor deinem Auto liegt kaputtes Holz da. Siehst du? Das ist doch schon wieder. Ich glaube, das gehört aber dahin. Und du hast auch dreckige Reifen hier, siehst du, auf dem Abdruck hier. Ja. Nee, aber das war. Abby Schuto könnte jetzt genau sagen, die könnte jetzt hiervon die Wagenfarbe ableiten. Ja. Und die PS-Zahl. Ja, ja, so eine aus dem Fernsehen. Das ist so eine, die bei. Die arbeitet im Labor beim bei CSI, nee, NCIS arbeitet die. Das ist so eine, die ist so ein bisschen Gott, also Schwatt. Ja, nee, die ist so tätowiert und hat so Zöpfe und läuft immer in so Sachen. Tätowieren und Zöpfe, das ist im Moment noch keine Beschreibung. Da guckt die nein, die hat und dann um. Und dann läuft die manchmal so in so schwarzen ja, leicht so, morbide so angehaucht. Was? Morbide leicht angehaucht und ja. dann hier noch so ein im Sommer mit einem schwarzen Gaseschirm so, ne? So mit Spitzen, so damit sie Schatten hat und so. Also nice. Die ist, also ich finde die ja klasse. Mhm. So. Ja, und die löst auf jeden Fall alles, ne? Die kann also irgendwo auf dem Parkplatz nimmt die irgendeinen Stein und dann kann die dir sagen, welche Autos da schon drüber gefahren sind. Also überhaupt gar kein Problem, die kann das alles. Du guckst tolle Sachen, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wie bei Geocachen. Ja. Nee, aber das war ja heute auch noch ein Novum. Für den Podcast. Wir waren vorher cachen. Das heißt, noch aktueller, ja, noch näher dran können wir eigentlich nicht mehr sein. Doch, wenn wir während des Cachens aufgenommen haben, was wir aber nicht gemacht haben, weil das so mit dem Auspegeln und dem Reden und das ist eben nicht so. Ja, kommt dann vor wie beim Dosenfischer auf der CD. 1A oder 2A? Das ist so schlecht zu erkennen hier. Nein, so einen Scheiß machen wir nicht mehr. Ja, nein, oder am Final hätte man ja vielleicht, aber A, hatten wir da keine Sitzgelegenheiten. Nee. Und B, war das so ein, ja, Charlotte Roche würde sagen, Feuchtgebiet. Boah. Und da gab es halt eine ganze Menge Mücken. Ja. Und auch nur so im Vorbeigehen haben die schon, siehst du, da sind sie schon wieder. Das ist aber keine Mücke, sondern irgendein anderes Gefühl. Eine Spinne, naja, es war eine Spinne, sorry. Ja, und es waren also sehr viele Mücken und nach ein paar Stichen hatte man da auch gar keinen Bock mehr in der Gegend zu sein. Insofern. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich gemacht, schlussendlich? Wir haben 3. Den Multi? Das war quasi fast schon Kraftfahrt, ne? Ja, also auf die Fläche gesehen, ja. So ein Hattrick. Ja. Also. Multi und 2 Ratehaken. Ja, wobei der eine Ratehaken war ja der Bonus für den Multi und da war ja nicht viel zu raten. Nee, das stand ja leider, war da keine Aufgabe mehr, sondern gehe nur noch dahin. Genau. So kann man halt auch Dosen verteilen. Ja. Schade eigentlich. Ja. Aber man muss dem Owner ja eins zugutehalten, es war immerhin ein Multi. Das hätten jetzt auch, das war ein Multi mit 2 Stationen, das hätte ja schon wie plus Final, das hätte ja schon wieder 3 Tradis sein können. Hm. machen die ja mittlerweile so. Masse statt Klasse. Also müssen wir dem Ona an der Stelle schon wieder zugutehalten, er hat das Multisymbol gewählt. Ja, aber es gibt doch jetzt auch diese Klasse-Kraftpfade. Was? Ja. Was ist das denn? Also es sind ja nicht nur diese Pettlinge, die am Weg alle 160 Meter hinterm Bäumchen liegen. Sondern? Sondern es sind diese Pettlinge, die alle 160 Meter am Weg am Bäumchen hängen. Schön. In 8 Meter oder... Scheiße. Ja. Ja, ja, wo und das ist doch, weil, ne, dann hast du ja deine Angel dabei oder was auch sonst. Das würde mir echt einfallen, mit einer Angel durch den Wald zu rennen, um da irgendwelche Pettlinge von den Bäumen abzuhängen. Ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier mal gucke, ne, guck dir den Baum hier an. Ja. Der hat hier, lass mal überlegen, ist eine Kastanie, 4, 8, oder? 16, boah, warte mal, das ist 4, 8, boah, ich denke mal so 22, 25 Meter hat der. Ja. So. Wenn da jetzt in 8 Metern irgendwo ein Pettling hängt. Also da an dem Ast könnte gehen. Da vorne, wenn du den dann im Januar oder wann aufgehängt hättest, würdest du jetzt nicht sehen. Den müsstest du hier komplett entlauben an der Stelle. Ja, das tun die Leute ja auch. Ja, eben. Ja, super. Das ist ja total naturverträglich. Ne? Ja. Und der ist auch angemalt. Ich glaube, den machen die sowieso die Tage weg. Ich kenne mich leider mit den Markierungen an den Bäumen nicht aus. Weißt du da was? Ich glaube, macht jeder, wie er will. Kannst du da für den nächsten Podcast mal was erarbeiten? Was? Für Markierungen an Bäume? Ja, sicher. Ja, ganz klasse. Und dann hört das hier wieder irgendeiner so von diesen Super-Geocachern und stellt dann fest, weil er ja diese ganzen Waldbauern nicht mag, die ja gegen Geocache sind. Dann holt er sich hier so eine Dose in Pink oder Neongelb und macht irgendwelche Streifen auf die Bäume, weil ich dem gesagt habe, was welche Markierungen sind. Und wenn dann die nächste Waldarbeiterkolonne in den Wald geht, dann macht die erstmal die falschen Bäume ab, ne? Und der will wieso? Und dann waren nur Markierungen dran, ne? Ja. Nee, danke. Also, mach ich nicht. Ja. Ja, man muss denen ja nicht noch mehr helfen, ne? Aber schlussendlich, ja, war mal wieder schön, so ein paar Meter, auch wenn da ein bisschen viel Mücken waren, war mal wieder schön, sich so geocaching technisch zu bewegen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil wir haben uns ja eigentlich so einen Großteil der Zeit geocache-technisch gestanden, weil du ja, ne, das müsst ihr euch mal vorstellen, liebe Hörer, da kommt der Herr Flo, ne, kommt da an, hat da sein Handy an der Schnur, an der Powerbank, ja, ne, im Täschchen und sein Navigationsgerät, also ich sag einfach das Garmin, seitlich am Gürtel. Ausgeschaltet. Quasi ausgeschaltet. Ja? Also man hätte jetzt einfach mit diesem Garmin von Koordinate zu Koordinate gehen können und wäre schick. Nein, man kommt jetzt an Station 1. Da findet man was. Da löst man dann eine Aufgabe. Dann hat man nichts zu schreiben bei. Dann wird die Lösung erstmal wird sowieso das Zettelchen, was man zur Lösung braucht, abfotografiert. Dann wird der ganze Krempel, den man dann ja rausgefunden hat, irgendwie auf einer anderen Seite ins Handy eingetackert, muss aber wieder zurückspringen, weil man ja das Eingetackerte sich ja auch irgendwie merken muss, damit man es als Koordinate eintragen kann, was man ja sehr schnell wieder vergisst. Und dann steht man stundenlang in diesem Fuckwald rum, ja, mit lauter Mücken um einen rum, die einen malträtieren, die einen stechen. Ich sehe hier aus wie ein Streuselkuchen. Hätte vielleicht heute duschen sollen, okay, sorry. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, und dann steht er hier so mit einer Seelenruhe, ne, in so einem Schwarm Mücken, die ihn irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht anpacken wollen, ne, mit seinem Handy an der Schnur im Wald und trödelt sich da irgendwelche Koordinaten rein. Das ist eine Katastrophe. Gut, dann gehen wir dann zur nächsten Station. Da läuft das dann ähnlich ab. Also wir könnten jetzt diese 5 Minuten so, ja, und er trödelt und trödelt und 5 Minuten weiter und er trödelt. Also stellt euch vor, ich hätte die ganze Zeit gesagt und er trödelt und er, ja, und dann irgendwann, ich hatte dann die Schnauze, ich habe gesagt, ich will hier nicht mehr stehen, hier kommt nur noch, ich gehe jetzt weiter, ne, sag einfach, komm, wenn du fertig bist, das hat er dann auch gemacht. Ja, und letztendlich wurden wir dann auch fündig. Liebe Hörer, ganz kurz jetzt ein, habt ihr nicht auch wie ich jetzt gerade ein Déjà-vu vom Tippi-Tippi-Tapp? Da war das hier genau dieselbe Schote von dem alten Mann. Mi. Ach, ja, warte mal, du kommst auch noch mal in mein Alter. Ja. Wenn ich Glück habe. Ja, wenn du Glück hast. Im Moment sieht es nicht danach aus. Hm. Oh, schon wieder Besuch. Mhm. Und? Ein fahrbares OP, steht jedenfalls um Kennzeichen OP. Macht er die große Runde oder hat er auch Schiss? Die haben alle Schiss, das ist total cool hier. Keiner traut sich hier hin, wo die zwei alten Männer sitzen. Und tschüss. Ja, naja, auf jeden Fall ist es doch sehr, sehr spannend. So, und dann finden wir halt, das müsst ihr euch vorstellen, also wir haben diesen Cache gefunden und dann steht da irgendwas von wegen Bonus. Ja. Dann haben wir diesen Bonus koordinatentechnisch und fototechnisch und überhaupt aufgenommen und haben dann erst noch diesen gelösten Mystery, den der Flo ja im Vorfeld halt eruiert hatte und gelöst, gesucht, der da in der gleichen Gegend lag. Und wir waren quasi nicht allzu weit von diesem Bonus weg, sind aber dann zurückgegangen zum Auto, weil man ja vom Auto aus über eine Wiese wesentlich schneller hätte zu diesem Cache kommen können. Jetzt ist aber ein kleines Problem mit der Wiese. Ja, A, die Wiese, die war schon bewachsen, also eigentlich hätte man sie so nicht betreten dürfen. Das ist halt Land, ne, ist recht. Ja. Und man hätte sehr schlecht von, jetzt fängt dieses Kind an, hier seinen Ball zu dribbeln, ne? Vielleicht dribbel ich gleich mal dieses Kind. Ah, und sie hat Stöckler zum Stöckeln dabei. Das wird hier sehr spannend. Mhm. Ja, ja. Nehmen wir jetzt ein bisschen Atmo mit. Ja, also Günther Netzer mit Ball. Ungefähr so sieht's aus. Ja. Sehr spannend. Mhm. Mhm. Diese Bilder. Seid froh, dass ihr nur Ton habt. Ja, nichtsdestotrotz. Also, dann stehen wir dann in der brütenden Hitze am Auto, schauen über diese Wiese, wo uns der Cache in 80 Metern? Nee, waren 140. In 140 Metern anlächelt. Es war nicht sehr prickelnd. Also wir sind kurzerhand Auto, paar Straßen weiter, von da durch den Wald, dann doch hingekommen. Ja. Hm. Wird nicht Cache des Monats. Ah, hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber naja. Plus eins. Der Flo musste ja unbedingt diesen Bonus mit. Ich hatte die Schnauze schon wieder fast am Auto voll. Mir war zu warm. Ich war nicht eingecremt und überhaupt. Ich ölte und da waren ja diese Mücken und man hätte ja... Oh, Gruß vom Betriebe. Ach, da steht sogar noch Fahrschule drauf. Fahrschule alle Klassen. Ja, ja. Nicht. Hey, sowas kannst du dir echt nicht ausdenken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Parken die jetzt hier? Oder was ist denn dieser scheiß Faulstich hier schon wieder? Bei was stehen wir denn jetzt eigentlich? Wir stehen nicht, wir sitzen hier auf dem Parkplatz. Ich könnte jetzt ja mal... 47 Minuten, fast 48. Ja, schau. Plus 10 sind wir schon wieder fast einer Stunde. Jetzt klappt er die Spiegel an. Das sieht ja auch total komisch aus, ne? Wenn der den Spiegel so leicht schräg hochklappt und dann ist da oben noch dieser Knöpel drauf. Dieser andere, dieser Schminkspiegel drauf, so für den Fahrer zum mal hinten gucken. Ja. Ja, was soll's. Ja. Hallo. Hallo. Na, weißt du was? Ich kriege langsam Durst. Ja. Die hinter dir, die fahren jetzt erstmal, also eigentlich vor dir. Die fahren jetzt weg. Ja, ich hätte Durst auf was anderes. Als, es ist schon wieder feuchtig. Mhm. Kommst du dran? Ich guck noch. Ich bin zu langsam heute. So. Ich will nichts sagen, aber warum wollen wir das jetzt noch unnötig, das Unausweichliche in die Länge ziehen? Das Ende meinst du? Ja. Ja, müssen wir ja nicht. Siehst du, guck mal, so ein schönes Ende. Wir kriegen jetzt diesen Diesel hier noch mit. Also ich habe ja auch so diese Abbau Dieselitis in dem anderen Podcast, den du ja noch hören wirst und gehört haben wirst, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ja. Als Atmo mit drauf. Ja, das ist ja. Das hört sich ordentlich stereomäßig an. Ja, aber gut, pass auf. Und jetzt stimmen. Quatsch mal nicht rein, die wollen das bestimmt hören. Wie nein, wir stimmen da jetzt mit ein. Ich baue jetzt hier mein Stühlchen schon ab. Ach so. Dann nehmen wir das. Das ist jetzt quasi so ein Aufruf, dass ich jetzt auch mal aufstehen soll, oder? Ja, sicher. Na los, alter Mann, beweg dich. Ja, ich hab jetzt hier keine Verantwortung mehr, dass hier noch aufgenommen wird. Ja. Weil, wenn ich das jetzt hier hochnehme, dann, weißt du was, ich lege hier jetzt ganz einfach noch die Kopfhörer daneben. Ja. Höre überhaupt nichts mehr. Ja, macht doch nichts. Genau. Und wir packen zusammen. Wir packen zusammen. Das können die sich auch noch anhören. Ja. Irgendwie, warum auch nicht. Ja. Guck mal, ich habe hier Steine im Profil, das ist der Knaller. Wieso das denn? Weiß ich nicht, weil ich so ein großes Profil habe. Ach du Schande. So. Ach so. Wollen wir denn gleich mal in diese Mühle gehen jetzt? Ja, ja. Dann gucken wir mal, ob wir noch was trinken oder was essen können. Ja, richtig. Zur Not mache ich da das Ding nochmal an. Ja, aber falls nicht, dann ja. Ja, sagen wir schon mal tschö, ne? Ja, gibt nichts mehr. Jetzt könnt ihr abschalten. Oder auch nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Innerlich. Ja. Vielleicht. Ja. Hast du, wo ist denn dein Verhüterli? Ich habe den Fräser hier unten. Ich hatte den hier reingeworfen. Guck mal, das war der, den ich hatte, weil deiner, den hast du weiter durchgeschmissen, siehst du? Hä? Hä? Hä? Ah. Achso. Guck mal hier. Mini-Faul sticht sogar noch hier auf dem Sessel. Ja, das gibt's überhaupt nicht. Was ist denn? Ja. Klappe zu, aber tot. Aber können wir die Wagen dann auch hier erstmal stehen lassen, oder? Was? Dann lassen wir die Wagen erstmal auch hier stehen, oder? Ja, können wir machen. Okay. Was du mitnehmen müsstest, wäre entweder dein. Ja. Dein Rechner oder. Ja, den nehme ich mit. Ich mache jetzt aber hier aus, damit wir das hier wegräumen können. Alles klar. Tschö. Tschö. Keine Ahnung, ob das Ding das überhaupt überlebt. Jetzt läuft. Was? Sei doch mal ganz leise. Fast kaum Wind. Okay. Aber reden nimmt er auf. Ja, geil. Tischklopfen nimmt er auch auf. Überträgt sich. Das auch? Ah, Depp. Ja. Apropos Depp, gib mir mal den USB-Stick. Bitte. Danke. Doof ist natürlich jetzt, während ich das aufnehme, kann ich dir ja gar nicht die Aufnahme von heute geben. Das ist jetzt schick, ne? Aber du kriegst jetzt erstmal die. Ja, machen wir. Ah, da ist 100. Das also einmal das, ne? Die eigentliche Datei. Ja, genau, ja. Die ist das. Und die, wenn du die Teildateien haben willst, die aufgemischten, die sind in dem Verzeichnis drin. Nee, wenn du schon alles hast. Aber da musst du aber gucken, da ist das Froschquaken aber noch. Das musst du dir vielleicht noch ziehen. Ja, mache ich. Na cool, jetzt ist auch vorne auf. Sachen passieren hier. Gut, dass wir den Gast noch gefunden haben, der gesagt hatte, dass sie um 2 Uhr aufmachen. Sonst wären wir eine Minute vor Öffnung einfach gefahren, so frustriert. Hätte aber zu uns gepasst. Hätte ich wieder maulen können. Ne? So. Genau. Hast du? Ja, sicher entfernt. Lass doch mal anspielen. Hörst du auf was? Nicht, dass jetzt irgendwas schief ist. Und hat funktioniert. Schön. Ja, wir essen jetzt was, wir trinken jetzt was, ne? Und dann. Ja, das Essen wird hier, glaube ich, ein bisschen begrenzter sein. Ja, es gibt Kuchen. Ja, super. Willst du keinen Kuchen? Nee, ich brauche Kaffee. Ja, Kaffee gibt's ja auch. Ja, Gott sei Dank. Und Kuchen. Ja. Käfchen und Kuchen. Ach. Obstkuchen. Ja. Sandkuchen. Das ist Erdbeerboden mit schöner. Weiß Hülle. Ich doch nicht, musst du vielleicht gucken gehen. Ich weiß auch nicht, ob hier einer kommt oder ob du dir selber was holen musst. Ich gehe mal davon aus, dass du selber holen musst. Da guckt jetzt einer raus. Ja, es sind Gäste da, tut mir leid. Also holen, sieht so aus, als ob wir holen. Ja. Also, ich glaube, die haben Erdbeer. Die haben Rhabarber. Dann nehme ich Erdbeer. Erdbeer? Erdbeer. Mit oder ohne Sahne? Ohne. Was soll ich mit Sahne? Bist du einer mit Sahne? Nee, ich frage nur. Das fragt er mich auch gleich. Dann sage ich mir, will ich nicht. Und Pännchenkaffee oder was? Ja, bitte. Unglaublich. Selbst nach Neustadt ist es hier immer noch kein Netz. Wo sind wir hier? Oh Mann, keine Ahnung. Ist was. Zeug in einen Kaffee? Ja, Milchzucker. Das ist ja eklig. Ja, weiß ich. So. Was war das denn jetzt hier? Ach, Scheiße. Nur Notrufe. Herzlich willkommen in Deutschland. So, Laptop bräuchte ich auch nicht mehr. Na, vielleicht nachher noch. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich auf den Knopf drücken müsste, um das Ding hier auszumachen. Jetzt bekommt die Bestellung gerade. Kann ich jetzt wie den Moderator kann ich dann erzählen, was hier gerade passiert. Ja, er steht an der Theke, bestellt jetzt zwei Kännchen Kaffee. Hä? Gibt auch Kirsch. Nee, Kirsch ist doof. Erdbeer? Erdbeer. Was? Apfel? Nee, Erdbeer. Ja, Kirsch ist doof. Draußen gibt es nur Kännchen. Ach nee, jetzt hat er auch Kasse gegeben. Ja. Das ist doch mal nett. Ja. Ja. Es gibt hier wieder dieses Gepolter. Ja gut, das wusstest du aber vorher. Ja. Ja, das ist jetzt Candice. Jetzt weißt du, wie man Candice macht, ne? Ja gut, der Zucker, der rauskommt, du weißt. Ja. Jawohl. Dankeschön. Vielen Dank. So, bitteschön. Danke. Achso. Ja, bist du echt so, gehst du unter die Foodblogger jetzt oder was? Gehst du jetzt unter die Foodblogger oder Nö, was? Nö, aber das ist doch hier so ein schöner. Aber das ist vor deinem Kuchen. Achso, aber das Schicke ist jetzt gerade, ne, das schöne Umrühren direkt am Mikrofon. Was? Das Umrühren direkt am Mikrofon. Hier, so. Guck mal auf die Ausschlag. Da passiert eigentlich nicht viel. Hättest du nicht reingelabert, wäre es sogar nett gewesen. Du bist eine olle Mimi, ey. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ja. Die ganze Zeit höre ich nur den ganzen Tag von dir. Ja, wenn ich nicht mit am Tisch sitze, sagst du die ganze Zeit nichts. Ne? Alles Lutscherei hier. So. Ich muss ja gucken, von wegen, warum ich hier nicht mehr in Deutschland bin. Weil irgendwie habe ich immer noch kein Netz. Dann ist der Krombacher Kaffee. Mit Weizen. Lass mal einen Tabak hier. Ach so. Hm. Hm. Saftig. Hm. Mhm. Klebt im Gaumen. Hm. Der ist noch warm. Der ist noch warm? Hm? Der ist noch warm, der ist frisch aus dem Ofen. Also. Hm. Lecker. Der Erdbeerkuchen ist frisch aus der Kühlung. Hm? Der Erdbeerkuchen ist aus der Kühlung. Muss der auch. Mhm. Wir mussten ja irgendwie den Tortenguss hart kriegen, ne? Stabilisieren. Stabilisieren. Mhm. Mhm. Hör auf, kennst du das? Ja. Achtung jetzt. Kennst du das? Mhm. So hat der Berufsgeocacher früher mal seine gibt's Berufs- weiß ich nicht. Doch, macht der nicht hier. Achso, den Rossi vielleicht, ja. Der hat doch hier Wasser? Diese. Ist der nicht mit diesem Mutgen-Gär und Schnickschnack da damals gifttechnisch über den Berg gelaufen? Aber das war's doch. Von ihm gibt es auch keinen regelmäßigen Podcast mehr. Na, weiß ich nicht. Oder sowas von warm. Die grillen hier auch manchmal, ne? Da vorne ist ein Grill, da stehen Preise dran. Okay. Das ist total urig. Ne, ich hatte das ja nur ganz zufällig. So beim Location-Suchen für hier rausgefunden. Mhm. Sucht ihr einfach was, wo? Mh, lecker. Wo wir vielleicht die Möglichkeit haben, hier einfach mal so zu sitzen. Bisschen abgelegen, Parkplatz. Ja. Abgelegen ist das hier. Mhm. Merkt man daran, ich habe keinen Empfang. Ja. Alles. Schön. Willst du einen Teller spalten oder nur einen Kuchen essen? Von einem Rewe-Teller. Hm. Du auch. Mhm. Ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass das hier eine Porzellanmanufaktur ist. Ich dachte immer, da kannst du Sachen kaufen gehen. Ja, die verkaufen jetzt auch Porzellan. Mhm. Mit Logo. Mhm. Mhm. Na? Schmälert aber nicht den Geschmack des Kuchens. Der war richtig lecker. Ja. Das ist wohl so. So. Was machen wir denn jetzt aus der, mit der Situation? Wir müssen ja jetzt irgendwie auf magische Weise die Speicherkarte, die jetzt da drin steckt, in den Laptop da reinkriegen, um die Dateien zu übertragen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Also die Karte kann da drin bleiben und dann trotzdem die Daten übertragen zum Laptop. Ja. Kann Anruf sein. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Achtung, pass auf. Mhm. So, das war's. Zack, auf deiner Kiste. Wahnsinn. Mhm. Weil ich's kann. Hammer. Mhm. Genau. Ich kann den Laptop jetzt runterfahren und einpacken. Ja, sowas von. Na dann. Du musst aber gleich mal unbedingt in diese Küche reingucken. Nee, ich werde jetzt nochmal surround. Wir machen jetzt nochmal surround. Nimm mal Tasse in Anschlag. Passt doch. Ja, das kommt zum Speichern. Das ist richtig, richtig urig. Hm. Und das Besteck ist in einer Schublade, in einem Tisch, der Generationen überdauert hat. Tja. Ist halt nichts. Das ist gut. Nee, das ist total. Das ist schwerurig. Ich finde das toll hier. Alles richtig schick. Kannst du ein Event hier machen? Ich glaube, das wird wieder Mecker wegen der Geschwindigkeit der Bedienung geben. Kann ich mir vorstellen. Weil das Event wird auf 10 Leute begrenzt. Nee, also ich stehe ja nicht auf so Begrenzungsdinger, ne? So auf limitierte Sachen. Ja, das ist nicht wirklich das, was ich haben möchte. Das ist nicht so toll. Tja, ja, werden wir abwarten. Wie lange wart ihr eigentlich noch beim Tippi? Gar nicht mehr so lange. Wir haben ja noch beim, also in diesem Schloss selber gesessen. Ja, mit den Leuten aus dem Norden und so, ne? Es war aber nicht Geocaching Hoher Norden. Die sind aber drin. Weiß? Ja, ja. Aber nicht von denen, die ich kenne. Ulf und, na klar. Was? Ulf? Wie Ulf? Nee, Ulf war ja gar nicht da. Ulf war gar nicht da. Was erzählst du denn jetzt? War ja überhaupt nicht da, aber Britta war doch, die ist, ich glaube, die sind jetzt ein. Nicht? Das ist nicht? Was weiß ich? Du kennst die Leute. Ich weiß auch nicht, ist doch scheißegal, ist aber aus dem Norden. Hamburg ist aus dem Norden, was willst du denn jetzt? Schwätzer. Budi, der Budi ist auch aus dem Norden. Ja, der war aber nicht dabei. Ist auch nicht auf dem Geocaching-Hoher Norden. Da kann ich ja nichts für. Doch. Du bist jetzt dafür alles verantwortlich. Okay, wackel doch am Tisch. So. Du klapperst am Tisch und ich soll wackeln? Nee, ist klar. Hm. Ja? Auf jeden Fall. Wir haben noch eine Weile gesessen und dann kam mir der große Eklat. Weiß. Ja. Auch der Grilltyp da. Der Grilltyp da. Warst du da noch? Nee, da warst du ja auch schon weg. Also, der Grilltyp, der fing dann an, den Grill, also das war ja im Endeffekt so ein Anhänger fürs Auto. Das habe ich noch gesehen. Ne? Mit so einem Grill drauf. Ja. So, den hat er dann angeheizt. Und dann haben die angefangen, Salate aufzufahren. Und dann haben, ja, draußen, so richtig. Und dann haben die Grillzeug gebracht. Und ja, und dann kam noch wer von der Orga. Und hatte vorher wohl schon einer gefragt gehabt, wie das ist mit, ob wir da auch was kriegen können oder so. Nein, das wäre aber nur hier für die Leute, die da residieren und auch schon vorbestellt hätten. Aha. Und dann, wie gesagt, kam dann jemand von der Orga und dann hat man mit der noch und die hat dann auch noch mal gefragt, aber die blieben dann dabei. Ja, und weil es ja dann nichts zu essen gab und wurde ich dann langsam fratzig, ich weiß ja, ne, ich bin nicht ich selbst, wenn ich Hunger habe. Mhm. Ja, und dann haben wir uns entschieden zu gehen. Okay. Ja. Und dann sind wir noch mal kurz zum Eventgelände, also schräg gegenüber. Ja. Und dann war da dieser, nennen wir es, Alleinunterhalter. Ach ja. Also, oder der diese Country-Musik, also Country-Musik ist ja für mich so, ne? Oder Folk ist ja für mich so, ja, begrifflich besetzt. Und man weiß ja auch, was dann da kommt, eigentlich. Aber der hat ja so die gängigen Schlager, alten Weisen aus den 70ern, weißt du, so Bob Dylan oder irgend so ein Zeug. Und Toto, weiß ich gar nicht, ob der Hosen gespielt, also irgendwas hat er da so von sich gegeben. War nicht so wahnsinnig doll und viele Leute waren auch nicht da. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob die jetzt noch alle kaschtechnisch unterwegs waren oder und später noch dazugekommen sind oder ob sie alle geflohen sind. Aber wirklich viel war da nicht mehr, ne? Also den ganzen Tag über war da ja, gut, mit Sicherheit die 5- bis 6-fache Menge an Leuten da gewesen, als das, was da noch abends bei dieser Pseudo-Lagerfeuer-Romantik war. Das hatten wir aber beim Tipi 1, als die Verlosung vorbei war, sind die Leute ja auch puff, auf einmal waren dann 600 Leute weg. Also nach der Verlosung, das war auch beim letzten Mal so, dass sie dann nach der Verlosung sofort alle weg. Ja, aber ich war beim ersten Tipi noch bis Mitternacht da. Ja, locker. Beim ersten Tipi war es aber auch nur wieder der bestimmte Kreis, der dann da war. Weil wir haben ja, wir standen da ja an den Bierbuden und an den Bänken. So, und ja. da war Geocaching Hoher Norden dabei, da war Hamburg mit dabei, da war ein Teil der Orga war mit dabei. So, und das war ja ein Grüppchen und wir haben ja uns nicht großartig mehr danach bewegt. Wir sind ja immer nur zum Bierwagen und wieder zurück zu den Bänken gelaufen. Wir haben ja gar nicht mehr so sehr gesehen, wie viele Leute noch wirklich da waren. Und diese komische Band, die da noch, die Trulla, als sie vorbeikam und mit uns singen wollte. Ja, das war ja noch recht früh am Abend. Das war noch richtig hell da. Nee, ja, wobei auch, ich das zeitlich auch nicht mehr einordnen kann. Das war schon so 10, 11 Uhr. Weil nee. Ja, doch. Nee. 11 war locker dunkel. Ich hab ja die Trolle saß doch im Dunkeln bei uns und hat dann angefangen mit Mutti, wollte doch mit Mutti nochmal singen und Mutti saß dann da. Echt? Geh weg. Nee. Ja, ich erinnere mich noch. Also wir hatten damals ja noch drüber diskutiert, dass die Tochter von der Mutti? Von der Mutti, genau, dass die jetzt hätte wahrscheinlich besser singen oder rocken können als. Und es wunderte mich, dass die das jetzt nicht gemacht hat beim KP2, wobei waren die waren gar nicht dabei, ne? Oder orgatechnisch oder doch? Doch. Nine Biene war dabei. Okay. Nine Biene hat doch die ganzen Helfer organisiert. Aha. Estienne Nötz war Cheforger. und die haben dann ja die ganze Technik. Und das hat mich echt wieder. Die Jungs, die machen ihre Kisten auf, hauen da einmal so eine ganze Batterie an Rechner raus, klick, klick, klick, läuft. Total untypisch. Keine Probleme, die fahren hoch. Ja, System ist online, könnt loslegen. Was? Warum? Müsst ihr nicht noch irgendwas einstellen? Nein, ist alles fertig, läuft. Das ist geil mit denen. Okay. Ja. Nee, schön war's. Auf die eine oder andere Art. Das erste war, fand ich persönlich schöner. Ja, aber letztendlich, das habe ich ja auch schon in dem anderen Podcast, den wir auf dem Tippi gemacht haben. Die schaffen es trotzdem, egal was der drumherum. Und flüsterst du eigentlich so? Ich flüster gar nicht. Du bist der Flüsterer vor dem Herrn. Ja, du mich auch. Mindestens zweimal. Dass sie es immer schaffen, dieses Wir-Gefühl aufzubringen. Dass die nie. Wir sind die Orga und ihr seid nur die Helfer. Genau, immer auf dem Tisch drauf. Geben dir nicht das Gefühl, wenn du der Helfer bist, dass du da irgendwie nur Helfer bist, sondern die kümmern sich darum, von wegen, ich weiß nicht, die Geschichte, wie du es mit Main erzählt hast, dass dann ein Helfer angemault wurde. Kann ich für, also beim Tippi kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil da nämlich sofort die Devise ausgegeben wurde, sollte irgendeiner euch anmaulen, ja, guckt, wo das nächste T-Shirt in Rot ist, holt ihn euch ran. Ihr braucht euch mit den Leuten überhaupt gar nicht auseinanderzusetzen. Aber apropos, du kannst dich doch an die, also ich sage ja keinen Namen, ne? Machen wir ja nicht. Nein, naja, zeitweise. Nee, ja, aber in der Hinsicht ja nicht. Hm. Also du kannst dich ja an die Aktion in Frankfurt erinnern, wo auf dem Parkplatz die Orga für ein, also die Orga eines anderen Eventes Helfer war oder Leute, die von einem anderen Event da waren, die ja dann die eigentliche Orga von Frankfurt schlecht gemacht haben. Mhm. Worauf ich ja dann irgendwann gesagt habe, zu dem Event fahre ich gar nicht hin. Ach so, ja. Ne? Du erinnerst dich. Ja. Etwas Ähnliches muss wohl beim Meier auch gelaufen sein. Nee. Doch. Was? Aha. Wer? Sag ich ja nicht. Ach so. Ich sag ja nichts. Also was kommt das sag ich. Ich sag's dir nachher, wenn das Ding aus ist. Ja, aber ich kann es mir denken, wer es gewesen ist. Weißt du? Knaller, ne? Echt? Hm? Und da kriegen die, mir dann kriegen gesagt, die den Laden nicht voll? Mir egal. Nee. Ich glaube, du bist auf dem falschen Film. Ich sag's dir nachher. Auf jeden Fall. Klar, dass sehr spannend. Finde ich nicht gut. Und ich werde da auch die Konsequenz draus ziehen, nämlich da dann auch nicht hinfahren. Also ich finde es irgendwo richtig schlimm. Ne? Warum? Warum muss man das machen? Warum muss man auf einem Event aufschlagen, ja, sich als Helfer verdingen? Möglicherweise vielleicht aus der Motivation raus, auch für das eigene Ding da Werbung zu machen, ist ja in Ordnung, macht ja so ziemlich jeder, ne? Jeder läuft ja auf irgendeinem Event drauf und sagt dann, also wir machen aber auch. Ja. Nur letztendlich dann da die Leute schlecht zu machen, weißt du, das ist so ein bisschen, es gibt kein Event, wo alles glatt läuft. Es gibt kein Event, wo es nicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und man wird auch mit Sicherheit nicht alle Schwierigkeiten lösen können. Ja? Du kannst nicht alles vorbereiten. Eben. Also es wird immer irgendwelche Fairnisse geben, die dann plötzlich da sind oder irgendeiner hat was vergessen. Irgendwas ist, hat man einfach bei der Planung nicht bedacht und dann plötzlich stellt man fest, oh Scheiße. Ja? Die Frage ist, wie geht man damit um? Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und natürlich, es wird auch wie diese, ich sag jetzt mal, Devotionalien-Meckerer, immer Leute geben, klar, für die läuft es an dem Tag eben scheiße und die haben sich vielleicht auf dieses Event gefreut, und dann passiert sowas, das T-Shirt ist zu klein und dann sind sie total frustriert und glauben, dass man es dann für die vielleicht noch klärt, die haben ganz andere Probleme. Richtig. Die haben vielleicht wesentlich gravierendere Probleme und dann einfach mal zu sagen, ja, okay, kann nicht immer alles perfekt sein, ist das eben so. Ja, heute bin's mal ich. Aber es gibt ja auch Leute, die ziehen das ja die ganze Zeit an. Ne? Die haben ja eigentlich bei jedem Event Pech, weil sie wahrscheinlich ja von ihrer Mentalität so sind. Anspruchsdenken, keine Ahnung. Egal. Nur, nichtsdestotrotz, ich glaube, die jetzt ja die Orga schlecht machen oder über alles rumpaulen, wenn die ihr Event selber haben, dann will ich mal merken, worüber die geredet haben. Ich glaube, nachher sind die immer schlauer. Ja, nee. Aber, gönnen. Nein. Also ich bin ja dann so einer, den gönne ich es ja auch. Ne? Also ich gönne ja so Leuten mit Fiasko ganz einfach, weil sie selber so eben so sind. Aber wir haben den Fall doch schon gehabt, von wegen, dass sie nicht schlauer geworden sind. Wir haben das ging, du erinnerst dich an die Geschichte, wir brauchen das, es ging bis rüber nach Seattle. Dieses ganze Debakel, was Deutschland, die ganze Community in Deutschland in ein ziemlich schlechtes Licht gerückt hat. Dieses ganze Hickhack, weil es ging ja genauso, dem anderen nicht das Schwarz unter den Fingernägeln gönnen. Ja? Und selbst wo dann bei denen das dann nach hinten losgegangen ist und gar nicht so toll gelaufen ist, haben sie immer noch einen großen Rand gehabt. Haben immer noch gesagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Tollsten, obwohl, ja, aus einer Verkaufshalle war da nichts. Ja, aber ich glaube, wir müssen diesen Punkt jetzt nicht vertiefen, ne? Kann man machen, muss man nicht. Ja. Weißt du was? Reicht für heute. Ja. Mit dieser, nee, das sage ich jetzt nicht, weil das hatte ich in den anderen Sachen schon. Also ich mit dieser Bombensensation? Ah, das hast du jetzt gesagt. Ja. Hast du das mitbekommen? Was? Ja, gestern auf Twitter. Ja, der Hammond, der hat sich, nein, der Hammond, der hat sich ja richtig mit dem Auto gerotzt. Der hatte einen Vollunfall. Ich habe die Bilder gesehen, die Karre, die ist voll, also die ist Kernschrott, ne? So 1 Million Kernschrott. Nee, ich hatte nur gesehen, dass. Aber ihm ist wohl nicht so viel passiert. Dass Clarkson getwittert hatte. Hey, wenn irgendeiner in der Nähe von der an der Schweizer Grenze bzw. italienischen Grenze ist und dieses Teil, und darunter das Foto in dem Tweet, dieses Teil hat, er möge bitte sofort vorbeikommen. Den scheint da irgendeine Karre verreckt zu sein. Also, ich habe ein Auto gesehen, mit dem der Hammond gefahren ist. Der hat ja einen Unfall gehabt. Was war denn das für ein Sportwagen oder was? Ja, eine richtig flache Flunder. Und nach dem Unfall, als er auf dem Dach lag, war der richtig flach. Die Räder, die standen so in alle Richtungen ab und den hat es voll zerlegt. Die haben den Hammond, ich weiß nicht, welches Auto das war. Nein, aber wie heißt denn dieses, was Hammond, wo Hammond doch immer... Die haben den mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Aber es soll ihm wohl recht gut gehen. Also er hat wohl... Er hat doch einen Flunderhersteller, in den hat er sich doch verliebt. War das Pagani? Ich weiß auch nicht, ob das nicht eine Elektrokarre war. Ach so. Wieder jetzt zerlegt, aber das muss wohl... Ja, auf jeden Fall hat er da richtig was kaputt gemacht. Toll, und ich kriege das ja nicht, ne? Wahrscheinlich wird es ja da Outtakes bei der Grand Tour geben, aber... Ja. Ich müsste eigentlich mal... Wir müssten mal so einen Männerabend machen bei dir. So eine 2 Tage, wir gucken alles von der Grand Tour Nacht, weil ich ja nichts gesehen habe, bis auf die erste Folge, die du mir mal gezeigt hast. Ja. Müssten wir mal machen. Wann fährt deine Holde mal weg? Ja. Gut, jetzt los, drück das Knöpfchen. Diesmal richtig. Ja.